die braut von messina oder die feindlichen brüder ein trauerspiel mit chören von friedrich von schiller erster aufzug siebenter und achter auftritt librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz siebenter auftritt don manuel und der erste chor chor verwundrungsvoll o herr betracht ich dich und fast muß ich dich heute ganz verkennen mit karger rede kaum erwiderst du des bruders liebesworte der gutmeinend mit offnem herzen dir entgegenkommt versunken in dich selber stehst du da gleich einem träumenden als wäre nur dein leib zugegen und die seele fern wer so dich sähe möchte leicht der kälte dich zeihn und stolz unfreundlichen gemüts ich aber will dich drum nicht fühllos schelten denn heiter blickst du wie ein glücklicher um dich und lächeln spielt um deine wangen don manuel was soll ich sagen was erwidern mag der bruder worte finden ihn ergreift ein überraschend neu gefühl er sieht den alten haß aus seinem busen schwinden und wundernd fühlt er sein verwandelt herz ich habe keinen haß mehr mitgebracht kaum weiß ich noch warum wir blutig stritten denn über allen irdschen dingen hoch schwebt mir auf freudenfittichen die seele und in dem glanzesmeer das mich umfängt sind alle wolken mir und finstre falten des lebens ausgeglättet und verschwunden ich sehe diese hallen diese säle und denke mir das freudige erschrecken der überraschten hocherstaunten braut wenn ich als fürstin sie und herrscherin durch dieses hauses pforten führen werde noch liebt sie nur den liebenden dem fremdling dem namenlosen hat sie sich gegeben nicht ahnet sie daß es don manuel messinas fürst ist der die goldne binde ihr um die schöne stirne flechten wird wie süß ist's das geliebte zu beglücken mit unverhoffter größe glanz und schein längst spart ich mir dies höchste der entzücken wohl bleibt es stets sein höchster schmuck allein doch auch die hoheit darf das schöne schmücken der goldne reif erhebt den edelstein chor ich höre dich o herr vom langen schweigen zum erstenmal den stummen mund entsiegeln mit späheraugen folgt ich dir schon längst ein seltsam wunderbar geheimnis ahnend doch nicht erkühnt ich mich was du vor mir in tiefes dunkel hüllst dir abzufragen dich reizt nicht mehr der jagden muntre lust der rosse wettlauf und des falken sieg aus der gefährten aug verschwindest du so oft die sonne sinkt zum himmelsrande und keiner unsers chors die wir dich sonst in jeder kriegs und jagdgefahr begleiten mag deines stillen pfads gefährte sein warum verschleierst du bis diesen tag dein liebesglück mit dieser neidschen hülle was zwingt den mächtigen daß er verhehle denn furcht ist fern von deiner großen seele. Don Manuel. Geflügelt ist das Glück und schwer zu binden, nur in verschloßner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ist zum Hüter ihm gesetzt, und rasch entfliegt es, wenn Geschwätzigkeit voreilig wagt, die Decke zu erheben. Doch jetzt, dem Ziel so nahe, darf ich wohl das lange Schweigen brechen, und ich will's. Denn mit der nächsten Morgensonne strahl ist sie die meine, und des Dämons Neid wird keine Macht mehr haben über mich. Nicht mehr verstohlen werd ich zu ihr schleichen, nicht rauben mehr der Liebe goldne Frucht, nicht mehr die Freude haschen auf der Flucht. Das Morgen wird dem schönen Heute gleichen, nicht Blitzen gleich, die schnell vorüberschießen und plötzlich von der Nacht verschlungen sind. Mein Glück wird sein, gleich wie des Baches fließen, gleich wie der Sand des Stundenglases rinnt. Chor. So nenne sie uns, Herr, die dich im Stillen beglückt, dass wir dein Los beneidend rühmen und würdig ehren unsers Fürsten Braut. Sag an, wo du sie fandest, wo verbirgst, in welches Orts verschwiegner Heimlichkeit. Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit die Insel auf der Jagd verschlungnen Faden. Doch keine Spur hat uns dein Glück verraten, so daß ich bald mich überreden möchte, es hülle sie ein Zaubernebel ein. Don Manuel. Den Zauber lös ich auf, denn heute noch soll, was verborgen war, die Sonne schauen. Vernehmet denn und hört, wie mir geschah. 5 Monde sind's, es herrschte noch im Lande des Vaters Macht und beugete gewaltsam der Jugend starren Nacken in das Joch. Nichts kannt ich als der Waffen wilde Freuden und als des Weidwerks kriegerische Lust. Wir hatten schon den ganzen Tag gejagt entlang des Waldgebirges. Da geschah's, daß die Verfolgung einer weißen Hindin mich weit hinweg aus eurem Haufen riß. Das scheue Tier floh durch des Tales Krümmen, durch Busch und Kluft und bahnenlos Gestrüpp. Auf Wurfes Weite sah ich's stets vor mir, doch konnt ich's nicht erreichen noch erzielen, bis es zuletzt an eines Gartens Pforte mir verschwand. Schnell von dem Ross herab mich werfend, dring ich ihm nach, schon mit dem Speere zielend, da seh ich wundernd das erschrockne Tier zu einer Nonne Füßen zitternd liegen, die es mit zarten Händen schmeichelnd kost. Bewegungslos starr ich das Wunder an, den Jagdspieß in der Hand zum Wurf ausholend. Sie aber blickt mit großen Augen flehend mich an. So stehn wir schweigend gegeneinander. Wie lange Frist, das kann ich nicht ermessen, denn alles Maß der Zeiten war vergessen. Tief in die Seele drückt sie mir den Blick, und umgewandelt schnell ist mir das Herz. Was ich nun sprach, was die holdselge mir erwidert, möge niemand mich befragen. denn wie ein traumbild liegt es hinter mir aus früher kindheit dämmerhellen tagen. An meiner brust fühlt ich die ihre schlagen, als die besinnungskraft mir wiederkam. Da hört ich einer glocke helles läuten, den ruf zur hora schien es zu bedeuten, und schnell wie geister in die luft verwehen entschwand sie mir und ward nicht mehr gesehen. Chor. Mit furcht, o herr, erfüllt mich dein bericht, raub hast du an dem göttlichen begangen, des himmels braut berührt mit sündigem verlangen, denn furchtbar heilig ist des klosters pflicht. Don Manuel. Jetzt hatt ich eine straße nur zu wandeln, das unstet schwanke sehnen war gebunden, dem leben war sein inhalt ausgefunden. Und wie der pilger sich nach osten wendet, wo ihm die sonne der verheißung glänzt, so kehrte sich mein hoffen und mein sehnen dem einen hellen himmelspunkte zu. Kein tag entstieg dem meer und sank hinunter, der nicht zwei glücklich liebende vereinte. Geflochten still war unserer herzen bund, nur der allsehende äther über uns war des verschwiegnen glücks vertrauter zeuge. Es brauchte weiter keines menschen dienst. Das waren goldne stunden, sel'ge tage. Nicht raub am himmel war mein glück, dennoch durch kein gelübde war das herz gefesselt, das sich auf ewig mir zu eigen gab. Chor. So war das kloster eine freistatt nur der zarten jugend, nicht des lebens grab? Don Manuel. Ein heilig pfand ward sie dem gotteshaus vertraut, das man zurück einst werde fordern. Chor. Doch welches blutes rühmt sie sich zu sein, denn nur vom edeln kann das edle stammen. Don Manuel. Sich selber ein geheimnis wuchs sie auf, nicht kennt sie ihr geschlecht noch vaterland. Chor. Und leitet keine dunkle spur zurück zu ihres daseins unbekannten quellen? Don Manuel. Daß sie von edelm blut, gesteht der mann, der einzge, der um ihre herkunft weiß. Chor. Wer ist der mann? Nichts halte mir zurück, denn wissend nur kann ich dir nützlich raten. Don Manuel. Ein alter diener naht von zeit zu zeit, der einz'ge bote zwischen kind und mutter. Chor. Von diesem alten hast du nichts erforscht? Feigherzig und geschwätzig ist das alter. Don Manuel. Nie wagt ich's, einer Neugier nachzugeben, die mein verschwiegnes Glück gefährden konnte. Chor. Was aber war der Inhalt seiner Worte, wenn er die Jungfrau zu besuchen kam? Don Manuel. Auf eine Zeit, die alles lösen werde, hat er von Jahr zu Jahren sie vertröstet. Chor. Und diese Zeit, die alles lösen soll, hat er sie näher deutend nicht bezeichnet? Don Manuel. Seit wenig Monden drohete der Greis mit einer nahen Änderung ihres Schicksals. Chor. Er drohte, sagst du? Also fürchtest du, ein licht zu schöpfen, das dich nicht erfreut? Don Manuel. Ein jeder wechsel schreckt den glücklichen, wo kein gewinn zu hoffen, droht verlust. Chor. Doch konnte die entdeckung, die du fürchtest, auch deiner liebe günst'ge zeichen bringen? Don Manuel. Auch stürzen konnte sie mein glück, drum wählt ich das sicherste, ihr schnell zuvorzukommen. Chor. Wie das, o herr? Mit furcht erfüllst du mich, und eine rasche tat muß ich besorgen. Don Manuel. Schon seit den letzten monden ließ der greis geheimnisvolle winke sich entfallen, daß nicht mehr ferne sei der tag, der sie den ihrigen zurücke geben werde. Seit gestern aber sprach er's deutlich aus, daß mit der nächsten morgensonne strahl. Dies aber ist der tag, der heute leuchtet, ihr schicksal sich entscheidend werde lösen. Kein augenblick war zu verlieren, schnell war mein entschluß gefaßt und schnell vollstreckt. In dieser nacht raubt ich die jungfrau weg und brachte sie verborgen nach Messina. Chor. Welch kühn, verwegen, räuberische tat! Verzeih, o herr, die freie tadelrede, doch solches ist des weisern alters recht, wenn sich die rasche jugend kühn vergisst. Don Manuel. Unfern vom Kloster der Barmherzigen, in eines Gartens abgeschiedner Stille, der von der Neugier nicht betreten wird, trennt ich mich eben jetzt von ihr, hieher zu der Versöhnung mit dem Bruder eilend. In banger Furcht ließ ich sie dort allein zurück, die sich nichts weniger erwartet, als in dem Glanz der Fürstin eingeholt und auf erhabnem Fußgestell des Ruhms vor ganz Messina ausgestellt zu werden. Denn anders nicht soll sie mich wiedersehn, als in der Größe Schmuck und Staat und festlich von eurem ritterlichen Chor umgeben. Nicht will ich, daß Don Manuels Verlobte als eine heimatlose Flüchtige der Mutter nahen soll, die ich ihr gebe. Als eine Fürstin fürstlich will ich sie einführen in die Hofburg meiner Väter. Chor. Gebiete, herr, wir harren deines Winks. Don Manuel. Ich habe mich aus ihrem Arm gerissen, doch nur mit ihr werd ich beschäftigt sein. Denn nach dem Bassar sollt ihr mich anjetzt begleiten, wo die Mohren zum Verkauf ausstellen, was das Morgenland erzeugt an edlem Stoff und feinem Kunstgebild. Erst wählet aus die zierlichen Sandalen der zart geformten Füße Schutz und Zier. Dann zum Gewande wählt das Kunstgewebe des Indiers, hell glänzend wie der Schnee des Ätna, der Nächste ist dem Licht. Und leicht umfließ es wie der Morgenduft den zarten Bau der jugendlichen Glieder. Von Purpur sei mit zarten Fäden Goldes durchwirkt der Gürtel, der die Tunika unter dem züchtgen Busen reizend knüpft. dazu den mantel wählt von glänzender seide gewebt in bleichem purpur schimmernd über der achsel häfft ihn eine goldne zikade auch die spangen nicht vergeßt die schönen arme reizend zu umzirken auch nicht der perlen und korallenschmuck der meeresgöttin wundersame gaben um die locken winde sich ein diadem gefüget aus dem köstlichsten gestein worin der feurig glühende rubin mit dem smaragd die farbenblitze kreuze oben im haarschmuck sei der lange schleier befestigt der die glänzende gestalt gleich einem hellen lichtgewölk umfließe und mit der myrte jungfräulichem kranze vollende krönend sich das schöne ganze chor es soll geschehen herr wie du gebietest denn fertig und vollendet findet sich dies alles auf dem bazar ausgestellt don manuel den schönsten zelter führet dann hervor aus meinen ställen seine farbe sei lichtweiß gleichwie des sonnengottes pferde von purpur sei die decke und geschirr und zügel reich besetzt mit edeln steinen denn tragen soll er meine königin ihr selber haltet euch bereit im glanz des ritterstaates unterm freud'gen schall der hörner eure fürstin heimzuführen dies alles zu besorgen geh ich jetzt zwei unter euch erwähl ich zu begleitern ihr andern wartet mein was ihr vernahmt bewahrt's in eures busens tiefem grunde bis ich das band gelöst von eurem munde er geht ab von zwei aus dem chor begleitet achter auftritt chor sage was werden wir jetzt beginnen da die fürsten ruhen vom streit auszufüllen die leere der stunden und die lange unendliche zeit etwas fürchten und hoffen und sorgen muß der mensch für den kommenden morgen daß er die schwere des daseins ertrage und das ermüdende gleichmaß der tage und mit erfrischendem windesweben kräuselnd bewege das stockende leben einer aus dem chor schön ist der friede ein lieblicher knabe liegt er gelagert am ruhigen bach und die hüpfenden lämmer grasen lustig um ihn auf dem sonnigten rasen süßes tönen entlockt er der flöte und das echo des berges wird wach oder im schimmer der abendröte wiegt ihn in schlummer der murmelnde bach aber der krieg auch hat seine ehre der beweger des menschen geschicks mir gefällt ein lebendiges leben mir ein ewiges schwanken und schwingen und schweben auf der steigenden fallenden welle des glücks denn der mensch verkümmert im frieden müßige ruh ist das grab des muts das gesetz ist der freund des schwachen alles will es nur eben machen möchte gern die Welt verflachen, aber der Krieg lässt die Kraft erscheinen. Alles erhebt er zum Ungemeinen, selber dem Feigen erzeugt er den Mut. Ein zweiter. Stehen nicht Amors Tempel offen? wallet nicht zu dem schönen die welt. Da ist das Fürchten, da ist das Hoffen. König ist hier, wer den Augen gefällt. Auch die Liebe beweget das Leben, daß sich die graulichten Farben erheben, reizend betrügt sie die glücklichen Jahre, die gefällige Tochter des Schaums. In das Gemeine und traurig Wahre webt sie die Bilder des goldenen Traums. Ein Dritter. Bleibe die Blume dem blühenden Lenze, scheine das Schöne und flechte sich Kränze, wem die Locken noch jugendlich grünen. Aber dem männlichen Alter ziemt's, einem ernsteren Gott zu dienen. Erster. Der strengen Diana, der Freundin der Jagden, lasset uns folgen ins wilde Gehölz, wo die Wälder am dunkelsten nachten und den Springbock stürzen vom Fels. Denn die Jagd ist ein Gleichnis der Schlachten, des ernsten Kriegsgotts lustige Braut. Man ist auf mit dem Morgenstrahl, wenn die schmetternden Hörner laden, lustig hinaus in das dampfende Tal. Über Berge, über Klüfte, die ermatteten Glieder zu baden, in den erfrischenden Strömen der Lüfte. Zweiter. Oder wollen wir uns der blauen Göttin, der ewig Bewegten, vertrauen, die uns mit freundlicher Spiegelhelle ladet in ihren unendlichen Schoß? Bauen wir auf der tanzenden Welle uns ein lustig schwimmendes Schloss? Wer das grüne, kristallene Feld pflügt mit des Schiffes eilendem Kiele, der vermählt sich das Glück, dem gehört die Welt, ohne die Saat erblüht ihm die Ernte. Denn das Meer ist der Raum der Hoffnung und der Zufälle launisch reich. Hier wird der Reiche schnell zum Armen und der Ärmste dem Fürsten gleich. Wie der Wind mit Gedankenschnelle läuft um die ganze Windesrose, wechseln hier des Geschickes Lose, dreht das Glück seine Kugel um. Auf den Wellen ist alles Welle, auf dem Meer ist kein Eigentum. Dritter. Aber nicht bloß im Wellenreiche, auf der wogenden Meeresflut, auch auf der Erde, so fest sie ruht, auf den ewigen alten Säulen, wanket das Glück und will nicht weilen. Sorge gibt mir dieser neue Frieden, und nicht fröhlich mag ich ihm vertrauen, auf der Lava, die der Berg geschieden, möcht ich nimmer meine Hütte bauen. Denn zu tief schon hat der Hass gefressen und zu schwere Taten sind geschehn, die sich nie vergeben und vergessen. Noch hab ich das Ende nicht gesehn und mich schrecken ahnungsvolle Träume. Nicht Wahrsagung reden soll mein Mund, aber sehr missfällt mir dies Geheime, dieser Ehe segenloser Bund, diese lichtscheu krummen Liebespfade, dieses Klosterraubs verwegne Tat, denn das Gute liebt sich das Gerade, böse Früchte trägt die böse Saat. Auch ein Raub war's, wie wir alle wissen, der des alten Fürsten ehliches Gemahl in ein frevelnd Ehebett gerissen, denn sie war des Vaters Wahl. und der ahnherr schüttete im zorne grauenvoller flüche schrecklichen samen auf das sündige ehebett aus greueltaten ohne namen schwarze verbrechen verbirgt dies haus chor ja es hat nicht gut begonnen glaubt mir und es endet nicht gut denn gebüßt wird unter der sonnen jede tat der verblendeten wut es ist kein zufall und blindes los daß die brüder sich wütend selbst zerstören denn verflucht ward der mutter schoß sie sollte den haß und den streit gebären aber ich will es schweigend verhüllen denn die rachgötter schaffen im stillen zeit ist's die unfälle zu beweinen wenn sie nahen und wirklich erscheinen der chor geht ab erster aufzug